Der verdammte Köter zwängte sich immer mit ihr ins Badezimmer, hockte neben der Badewanne, während sie duschte, und leckte dann das Wasser von ihren Zehen, wenn sie sich abtrocknete. Der verdammte Köter saß vor ihren Füßen, wenn sie auf dem Klo saß und pinkelte. Der verdammte Köter saß sogar neben dem Bett, wenn wir miteinander schliefen. Einmal fragte ich sie, ob sie ihn nicht bitte in den Flur schicken könnte. »Ich fühle mich wie von einem Perversen beobachtet«, sagte ich. »Er beobachtet uns nicht. Er sitzt da und starrt uns an. So ein Quatsch, aber natürlich!« »Es ist mir peinlich, wenn er meinen Intimbereich so anstarrt.« »Deinen Intimbereich? Seit wann verwendest du denn bitte diesen Ausdruck? Seit er angefangen hat, immer dahin zu starren. Er starrt nicht. Doch! Er stiert grimmig hin, um genauer zu sein. Er mag es nicht, dass ich mit dir schlafe.« »Ach, sei nicht albern, John. Er ist doch nur ein süßes kleines Hundchen.« Eines Tages begann das süße kleine Hundchen, mich anzukläffen. Ich trat durch die Vordertür ins Haus und das blöde kleine Vieh hatte sich mitten im Vorzimmer aufgebaut und knurrte und bellte mich an, als ob ich der Gasmann wäre. »Höre ich richtig?«, sagte ich. Er bellte weiter. »Du bellst mich an?«, fragte ich. »Das hier ist mein Haus!« »Ich lebe hier, du kleiner Scheißer! Wie kannst du es wagen, mich anzukläffen?« »Was ist los? Was gibt's denn?« rief Carrie und kam in den Flur gelaufen. »Er bellt mich an«, sagte ich. »Ruhig, Valletta«, sagte sie, »nicht John anbellen.« Die kleine, ach so gut dressierte Ratte kläffte weiter. »Soll ich aus dir einen Malteser-Hamburger machen?«, fragte ich ihn. Er bellte weiter. Ich weiß nicht mehr, wann ich beschloss, ihn umzubringen. Vielleicht war es der Abend, als Carrie ihn zu uns an den Esstisch setzte. Bis dahin hatte es ihr immer gereicht, wenn er uns zu Füßen saß an dem Platz, der ihm zukam, mieser kleiner Schnorrer, der er war. Jeden einzelnen unserer Bissen verfolgte er genau und wartete auf Reste von unseren Tellern. »Na, los doch«, sagte ich. »Schau dir jeden Brösel genau an, den wir uns in den Mund schieben. Du kriegst kein Essen vom Tisch.« »Ach, John«, seufzte Carrie, »mir schmeckt das Essen nicht, wenn er mich so anstarrt.« »Er starrt dich nicht an.« »Und wie nennst du das dann, was er jetzt gerade macht? Schau ihn dir doch an. Wenn das nicht starren ist, was denn dann?« »Ich habe den Eindruck, du bist besessen von der Vorstellung, dass der Hund dich anstarrt.« »Vielleicht, weil er mich tatsächlich anstarrt?« »Wenn er es wirklich tut, dann nur, weil er dich liebt.« »Er liebt mich nicht, Carrie.« »Aber natürlich tut er das. Er liebt dich. Er liebt dich auch, John.« »Nein, bloß dich. Wenn du wirklich über Besessenheit reden willst, dann schau ihn dir an. Das ist Besessenheit. Was diese blöde Promenadenmischung für dich empfindet, das ist Besessenheit.« »Er ist keine Promenadenmischung und er ist auch nicht von mir besessen. Er will nur ein Teil der Familie sein. Er sieht, wie wir essen und möchte auch dabei sein. Komm, Valletta, komm, Süßer, los, kleiner Schatz, komm, setz dich zu Mami und Papi«, sagte sie, schnappte ihn sich vom Boden und setzte ihn auf einen Stuhl zwischen uns. »Ich hol dir deinen Teller, mein kleiner Schatz«, sagte sie. »Carrie«, sagte ich, »ich werde nicht dulden, dass diese Promenadenmischung mit uns am Tisch sitzt.« »Er ist keine Promenadenmischung«, sagte sie, »er ist reinrassig.« »Valletta«, sagte ich, »verschwinde sofort von diesem Stuhl oder ich werde dich...« Er fing an zu bellen. »Du darfst nicht die Hand gegen ihn erheben«, sagte Carrie. »Er wurde missbraucht. Er denkt, du willst ihn schlagen.« »Ihn schlagen?«, sagte ich. »Ich werde ihn umbringen!« Der Hund bellte weiter und weiter und weiter. Damals beschloss ich, ihn umzubringen, vermute ich.